1. Zu Beginn der Regierungszeit von Joachim, dem Sohn Josias und König von Juda, erging dies Botschaft von Gott an Jeremiah. 2. Gott befahl ihm, sich in den Vorhof des Tempels zu stellen und zu allen Bewohnern Judas zu sprechen, die dort zum Gebet zusammenkamen, one day be Orchner ein einziges Wort seiner Botschaft auszulassen. 3. Es besten die Hoffnung, dass es sie auf die Warnung horen und von ihrem Bosen verholten umkehren werden, damit Gott das geplant Unheil abwenden konnte, das aufgrund ihrer Taten beabsichtigt hat. 4. Jeremiah sollte ihnen erklären, dass Gott gehorsam gegenüber seinem Gesetz fordert, dass ihnen als Klärrichter für ihr Leben vorgelegt hat. 5. Zudem sollten sie auf die Worte der Propheten horen, die Gott ihnen unermüdlich gesandt hat, obwohl das Volk sie bisher konsequent ignoriert hat. 6. Falls sie jedoch nicht gehorchten, wird Gott den Tempel zerstören, weil es einst mit Silo tat, und Jerusalem zu einem Symbol des Fluches für el Volke der Oder Mädchen. 7. Als die Priester, die Propheten und das gesamte Volk horten, weil Jeremiah dies ernsten wird im Tempel Gottes wirken deet, reagierten sie mit großem Zorn. 8. Sobald Jeremiah sein Reed bindet hat, in der als gesagt hat, was Gott ihm aufgetragen hat, ergriffen in die Priester und Propheten und forderten lautstark seinen Tod. 9. Sie warfen im vor, im Namen Gottes die Zerstörung des Tempels und der Stadt prophezeit zu haben, woraufhin sich ein aufgebracht Mensch gegen ihn versammelte. 10. Als die Führenden beamten Judas von Dysen unruhen erführen, begaben sie sich vom Königlichen Palast zum Tempel und nahmen am Eingang des neuen Tors Platz, über den Fall zu entscheiden. 11. Die Priester und Propheten erklärten vor den Beamten und dem Volk, dass dieser Mann das Todesurteil verdien, die gegen die Stadt prophezeit habe, weil all Anwesenden selbst gehort hatten. 12. Jeremiah verteidigte sich jedoch vor den Beamten und dem Volk mit dem Hinweis, dass Gott in persönlich gesandt habe, genau dies Wort gegen den Tempel und die Stadt auszusprechen. 13. Forderte sie auf, verholten und taten zu bessen und Gott zu gehorchen, damit dieser das angedroht Unheil doch noch abwenden wird. 14. Bezüglich seines eigenen Schicksals erklärt dass sich in ihrer Gewalt befind und sie mit im Verfahren konnten, why sie es für richtig und gerecht hielten. 15. Warnte sie jedoch eindringlich, dass sie unschuldiges Blut vergießen werden, falls sie in Toten, die tatsächlich im Auftrag Gottes zu ihnen gesprochen habe. 16. Daraufhin erklärten die Beamten und das Volk gegenüber den Priestern und Propheten, dass der Mann nicht des Tod schuldig sei, die im Namen ihres Gottes zu ihnen gesprochen habe. 17. Einig der Ältesten des Lands erhoben sich daraufhin und wanten sich und die gesamte Versammlung des Volks, die Situation historisch einzuordnen. 18. Sie erinnerten daran, dass Micah von Morschetzer Zeit des Königs Hiskia prophezeit hat, dass Zion y ein Feld umgepflugt und Jerusalem zu einem Trümmerhaufen werden wird. 19. Sie fragten rhetorisch, ob König Hiskia in Dieschalb getotet habe, oder ob man nicht viel mehr Gott gefürchtet und nade geflett habe, woraufhin Gott das Unheil abwendet. 20. Es wird jedoch orschen einen anderen Propheten namens Urijah erinnert, der zur gleichen Zeit wie Jeremiah anlich Drohbotschaften gegen die Stadt und das Land verkündet hat. 21. Als König Joachim und sein Offizier Devon erführen, such der König nach einer Möglichkeit, in Hinsurichten, woraufhin Urijah aus Angst nach Ägypten floh. 22. König Joachim schickte jedoch ein Delegation unter der Leitung von Elnaton nach Ägypten, den geflohenen Propheten zu verfolgen und festzunehmen. 23. Sie brachten Urijah gewaltsam zurück zum König, der in mit dem Schwert hinrichten ließ und seinen Leichnam auf dem Friedhof des Einfachen Volks verscharren ließ. 24. Jeremiah Hingen wird durch den Einfluss von Ahikam, dem Sohn Schafens, geschützt, so dass nicht der aufgebrachten Mensch der Hinrichtung ausgeliefert wird.